ein Wunder kam die Liebe über Nacht. Heut hat mir das Glück beim Walzer zugelacht. Nun träumt mein Herz von der einen, die mich so selig gemacht. Ja, wie ein Wunder kam die Liebe über Nacht. Eine Nacht durch Tanz im Walzer Schritt vergisst im Leben man nie, wenn das Fest verrauscht, das Herz noch lauscht auf die zärtliche Glücksmelodie. Und dann tanzt der ganze Himmel mit, das Leben ist wie ein Traum, alle Sterne glühen, die Blumen blühen, nur für mich und ich glaub es noch kaum. Wie ein Wunder kam die Liebe über Nacht, heut hat mir das Glück beim Walzer zugelacht. Nun träumt mein Herz von der einen, die mich so selig gemacht. Ja, wie ein Wunder kam die Liebe über Nacht. Ein Wunder kam die Liebe über Nacht. Heut hat mir das Glück beim Walzer zugelacht. Nun träumt mein Herz von der einen, die mich so selig gemacht. Ja, wie ein Wunder kam die Liebe über Nacht.